Hintergrund sind sowas von nett, da bist du echt platt. Die kommen gleich zu Tilt und fragen, ob was das Problem hat. Tausend Tage in Tegel, tausend Tage im allerletzten Loch. Tausend Tage in Tegel, entlassen mussten sie mich doch. Tausend Tage in Tegel, tausend Tage in Tegel. Hausalarm, ich wiederhole, Hausalarm, alles unter Verschluss.